Es ist wahr. Herr Svidrigailow behandelte sie zuerst sehr schroff und erlaubte sich ihr gegenüber allerhand Unhöflichkeiten und Spötteleien bei Tisch. Aber ich will all diese trüben Einzelheiten nicht aufzählen und dich nicht unnütz aufregen, da nun alles überstanden ist. Kurz, trotz der guten und anständigen Behandlung seitens Marfa Petrovnas, der Gemahlin des Herrn Svidrigailow, und aller Hausgenossen, hatte Dunetschka es sehr schwer, besonders wenn Herr Svidrigailow nach alter Regimentsgewohnheit unter dem Einfluss des Bacchus stand. Aber was stellte sich später heraus? Stelle dir vor, dieser Wahnwitzige hatte schon seit langem eine Leidenschaft für Dunja gefasst, aber er verbarg sie immer unter dem Schein eines schroffen und hochfahrenden Wesens ihr gegenüber. Vielleicht schämte er sich auch und war unwillig über sich selbst, dass er als älterer Mann und Familienvater sich solchen leichtfertigen Wünschen hingab und war darum auf Dunja unwillkürlich böse. Vielleicht wollte er auch durch seine Schroffheit und durch seinen Spott die Wahrheit vor anderen verbergen. Schließlich aber konnte er sich nicht mehr beherrschen und wagte es, Dunja offen einen schändlichen Antrag zu machen und versprach ihr hohe Entschädigung. Ja, er wollte sogar alles im Stich lassen und mit ihr auf ein anderes Gut oder gar ins Ausland reisen. Du kannst dir vorstellen, was sie auszustehen hatte. Sofort ihre Stellung aufgeben konnte sie nicht, nicht bloß wegen des geschuldeten Geldes, sondern auch um Marfa Petrovna zu schonen, die dadurch hätte Verdacht schöpfen können, und damit wäre der Zwist in die Ehe gekommen. Aber auch für Dunetschka hätte es einen großen Skandal gegeben. So ganz ohne Aufsehen wäre die Sache nicht abzutun gewesen. Es gab auch noch manche andere Gründe, so dass Dunja noch vor 6 Wochen in keinem Falle hoffen konnte, sich aus diesem schrecklichen Hause herausreißen zu können. Du kennst ja Dunja, weißt, wie klug sie ist und was für einen festen Charakter sie hat. Dunetschka kann vieles ertragen und in alleräußersten Fällen findet sie immer noch so viel Hochherzigkeit in sich, dass sie ihre Festigkeit bewahrt. Sie hat nicht einmal mir über alles berichtet, um mich nicht aufzuregen. Und wir haben einander doch oft geschrieben. Die Lösung aber kam ganz unerwartet. Marfa Petrovna hörte zufällig, wie ihr Mann Dunetschka im Garten anflehte, und da sie alles falsch auffasste, gab sie Dunetschka die Schuld in der Meinung, Dunja habe es darauf abgesehen gehabt.